Erster Jeremia sagte dem Volk alle Worte von Gott. Zweiter Asaja und Johanan sagten, du lügst. Gott sagte nicht, geht nicht nach Ägypten. Dritter Baruch will uns schaden. Er gibt uns den Chaldäern. Vierter Johanan und das Volk hörten nicht auf Gott. Fünfter Johanan nahm alle Leute aus Juda mit. Sechster er nahm Männer, Frauen und Kinder mit. Auch Jeremia und Baruch gingen mit. Siebter sie gingen nach Ägypten. Sie kamen in die Stadt Tachpanes. Achter Gott sprach in Tachpanes wieder zu Jeremia. Neunter leg große Steine in den Boden beim Haus vom Pharao. Zehnter Gott sagt, ich hole Nebukadrezar. Er baut seinen Thron auf diese Steine. Elfter er wird Ägypten angreifen. Viele Menschen sterben oder müssen weggehen. Zwölfter er verbrennt die Häuser der Götter. Er nimmt die Götter weg. Dreizehnter er macht die Säulen von Beth-Semes kaputt. Er verbrennt die Häuser.